Erster, dies ist ein Lied für den Chorleiter. Es ist ein Psalm von David. Zweiter, meine Seele ist ruhig bei Gott. Er hilft mir. Dritter, er ist mein starker Schutz und meine Hilfe. Er ist mein sicherer Ort. Ich werde nicht fallen. Vierter, wie lange wollt ihr einen Mann angreifen? Ihr wollt ihn töten. Er ist wie eine Wand, die fällt. Fünfter, sie wollen ihn von seiner hohen Position stürzen. Sie mögen lügen. Sie sprechen gute Worte, aber in ihrem Herzen sind sie böse. Sechster, meine Seele, sei ruhig bei Gott. Er gibt mir Hoffnung. Siebter, er ist mein starker Schutz und meine Hilfe. Er ist mein sicherer Ort. Ich werde nicht fallen. Achter, mein Glück und meine Ehre kommen von Gott. Er ist mein starker Schutz. Ich finde Schutz bei Gott. Neunter, vertraut auf Gott, alle Menschen. Sprecht offen mit ihm. Gott ist unser Schutz. Zehnte, Menschen sind wie ein leichter Atemzug. Sie lügen. Wenn man sie wiegt, sind sie leichter als ein Atemzug. Elfter, übt keinen Druck auf andere aus. Hofft nicht auf Dinge, die ihr gestohlen habt. Wenn ihr reich werdet, liebt das Geld nicht zu sehr. Zwölfter, Gott hat einmal gesprochen. Ich habe es zweimal gehört, Gott hat alle Macht. Dreizehnter, Herr, du bist gütig. Du gibst jedem, was er verdient.